Erster bezahle El, Oholiab und alle anderen geschickten Handwerker, denen der Herr Weisheit und Verständnis gegeben hatte, sollten alle Arbeiten für den Bau des Heiligtums ausführen. Zweiter deshalb rief Mose bezahle El, Oholiab und alle geschickten Handwerker, die der Herr mit Weisheit erfüllt hatte und die bereit waren, die Arbeit zu beginnen. Dritter, sie nahmen von Mose alle Spenden entgegen, die die Israeliten für den Bau des Heiligtums gebracht hatten, denn das Volk brachte ihm jeden Morgen weiterhin freiwillige Gaben. Vierter, daraufhin verließen alle Handwerker, die am Heiligtum arbeiteten, ihre Arbeit und gingen zu Mose. Fünfter, sie sagten zu Mose, das Volk bringt viel mehr, als wir brauchen, um die Arbeiten auszuführen, die der Herr befohlen hat. Sechs. Da ließ Mose im Lager bekannt geben, kein Mann und keine Frau soll mehr Spenden für das Heiligtum anfertigen, so wurde das Volk daran gehindert, weitere Gaben zu bringen. Siebter, denn es gab genug, ja sogar mehr als genug Material, um alle Arbeiten auszuführen. Achter, alle geschickten Handwerker, die an dem Werk arbeiteten, stellten die Wohnung aus 10 Teppichen her. Sie machten sie aus gezwirntem Byssus, blauem, rotem und karmesinrotem Purpur, und sie verzierten sie mit Cherubim, wie ein Künstler es macht. Neunter, jeder Teppich war 28 Ellen lang und 4 Ellen breit, alle Teppiche hatten das gleiche Maß. Zehnter, 5 Teppiche wurden zu einer Gruppe zusammengefügt, und die anderen 5 Teppiche wurden zu einer zweiten Gruppe zusammengefügt. Elfter, dann brachten sie am Saum des äußersten Teppichs der einen Gruppe Schlaufen aus blauem Purpur an und ebenso am Saum des äußersten Teppichs der anderen Gruppe. Zwölfter, sie machten 50 Schlaufen an dem einen Teppich und 50 Schlaufen am Rand des Teppichs der anderen Gruppe, so dass die Schlaufen einander gegenüberlagen. Dreizehnter, danach fertigten sie 50 goldene Haken an und verbanden die Teppiche mit diesen Haken, so dass die Wohnung ein Ganzes wurde. Vierzehnter, weiterhin fertigten sie Teppiche aus Ziegenhaar an, die als Zeltdach über der Wohnung dienen sollten. Sie machten 11 solcher Teppiche. 15. Jeder Teppich war 30 Ellen lang und 4 Ellen breit, alle 11 Teppiche hatten das gleiche Maß. 16. 5 dieser Teppiche verbanden sie zu einer Gruppe und die anderen 6 Teppiche zu einer weiteren Gruppe. 17. Danach brachten sie am Saum des äußersten Teppichs der einen Gruppe 50 Schlaufen an und ebenso 50 Schlaufen am Saum des äußersten Teppichs der anderen Gruppe. 18. Hierauf fertigten sie 50 bronzene Haken an, um das Zeltdach zusammenzufügen, so dass es ein Ganzes wurde. 19. Danach machten sie eine Überdecke für das Zeltdach aus rot gefärbten Widderfellen und darüber eine weitere Überdecke aus Sikofellen. 20. Danach fertigten sie die aufrecht stehenden Bretter für die Wohnung aus Akazienholz an. 21. Jedes Brett war 10 Ellen lang und 1,5 Ellen breit. 22. Jedes Brett hatte 2 Zapfen, die miteinander verbunden waren, so fertigten sie alle Bretter der Wohnung an. 23. Für die Südseite der Wohnung machten sie 20 Bretter. 24. Unter diesen 20 Brettern brachten sie 40 silberne Füße an, jeweils 2 Füße unter jedem Brett für dessen 2 Zapfen. 25. Ebenso machten sie für die andere Seite der Wohnung, die nach Norden zeigte, 20 Bretter. 26. Dazu gehörten 40 silberne Füße, jeweils 2 Füße unter jedem Brett. 27. Für die Westseite der Wohnung fertigten sie 6 Bretter an. 28. Und 2 Bretter machten sie für die Ecken der Wohnung an der Rückseite. 29. Diese Eckbretter waren unten doppelt und oben ebenfalls doppelt für einen Ring. So machten sie es mit beiden Brettern in den beiden Ecken. 30. Somit gab es insgesamt 8 Bretter mit 16 silbernen Füßen, jeweils 2 Füße unter jedem Brett. 31. Weiterhin fertigten sie 5 Riegel aus Akazienholz für die Bretter der einen Seite der Wohnung an. 32. Sie machten auch 5 Riegel für die Bretter der anderen Seite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der Westseite der Wohnung. 33. Der mittlere Riegel sollte in der Mitte der Bretter von einem Ende bis zum anderen durchlaufen. 34. Die Bretter überzogen sie mit Gold, auch die Ringe an ihnen, die für die Riegel bestimmt waren, fertigten sie aus Gold an und überzogen auch die Riegel mit Gold. 35. Danach fertigten sie den Vorhang aus blauem, rotem und karmesinrotem Purpur sowie gezwirntem Byssus an. Ein Künstler machte ihn mit Cherubim. 36. Und sie fertigten dafür 4 Säulen aus Akazienholz an und überzogen sie mit Gold, auch ihre Haken waren aus Gold. Und sie gossen für sie 4 silberne Füße. 37. Danach fertigten sie einen Vorhang für den Eingang des Zeltes an, aus blauem, rotem und karmesinrotem Purpur sowie gezwirntem Byssus, in bunter Stickerei. 38. Dazu gehörten 5 Säulen mit ihren Haken, ihre Köpfe und die Ringe an ihnen überzogen sie mit Gold. Ihre 5 Füße aber fertigten sie aus Bronze.